hätte Jesus Christus sich nicht aus den Händen der Juden und des Pilatus befreien können? Natürlich, Jesus Christus hätte sich aus den Händen der Juden und des Pilatus befreien können, aber weil er wusste, dass es der Wille seines ewigen Vaters war, dass er für unser Heil leide und sterbe, hat er sich diesem Schicksal freiwillig unterworfen. Er ging sogar selbst seinen Feinden entgegen und ließ sich freiwillig gefangen nehmen und zum Tode führen. Ölgarten, Ölberg, wo er auch zum Petrus sagt, der sein Schwert zückt und dem Malchus, dem Diener des Hohenpriesters, ein Ohr abschlägt, den er dann wieder heilt, der Heiland. Lass das jetzt, weißt du nicht, dass der Vater wieder 12 Legionen Engel senden könnte, um mich zu befreien. Ja, zu Pilatus auch was Ähnliches. Es war auf den König, seine Leute, seine Engel könnten jederzeit für ihn streiten und ihn befreien, aber jetzt will er es halt anders, weil das der Wille Gottes ist zu unserer Erlösung, zur Erlösung von unseren Sünden.